took it all for granted. Byte FM. Es ist 13 Uhr. Das sind die Grenzen des guten Geschmacks. Ich bin Henning Cordes. Bleibt da, wird gut hier. Heute zu Beginn mit Jessica Pratt und damit willkommen in der vorletzten Ausgabe von Die Grenzen des guten Geschmacks bei FM. Ganz große Grenzerfahrungen bleiben heute aber aus. Es wird fast schon so ein bisschen bekömmlich mit dabei, unter anderem McRaven, McCartney. Aber das war's dann auch schon mit den Macs. Dafür habe ich hier aber Randy Newman. taken? Have you ever felt trapped? Like you wanted to stop? Like you're not even gonna make it past the corner of your block? Dieser Mann ist gerade in Europa unterwegs, Nick Waterhouse heißt er. In Deutschland gibt es zwar keine Termine mehr, aber in mehreren Nachbarländern geht noch was. Falls ihr also mal nach einem guten Grund gesucht habt, unbedingt in die Niederlande zu fahren oder nach Belgien oder nach Frankreich, dann habt ihr den in Form von Nick Waterhouse. Naja, oder man hört sich einfach das aktuelle Album von Waterhouse an, zu Hause im Ohrensessel und auch jetzt ist Gelegenheit dazu, der Song heißt No Commitment. In your stacks of stolen books, you don't take you seriously. You're protected from the gaze. Another malintention emanating from the haze. No love, no. No, no. life it's your plan. I hope you got no plans for me. Well, I traveled all the way to the heart of the land for this. Yeah, you can miss me and you'll see. Commitment. No love, no. No love, no. No love, no. No love, no. Die Grenzen des guten Geschmacks, Bad FM, im kleinen Corner aktueller Musik. Das eben waren Sparkle Division. Dahinter steckt vor allem die Avantgarde-Legende William Basinski. Und jetzt mit einem Konzeptalbum, das soll eine Party in den späten 60ern nachzeichnen. Passenderweise mit Titeln wie Have Some Punch, The Punch und folgerichtig Oh Yeah. Das Album heißt Foxy, die Gruppe, wie gesagt, Sparkle Division. Und auch das hier ist neu und außerdem aus Barcelona, Marina Herlop. Seltsamer Nachname, erschließt sich aber aus ihrem tatsächlichen Namen Hernandez Lopez. Aber darauf kommt sie auch gar nicht so sehr an. Ich würde sagen, es geht um die Musik. Und deswegen habe ich jetzt gleich ein Stück von ihr. Das ist Marina Herlop mit wunderschönen Experimentalklängen. Mans, estic un tros de llum, un tros de llum, un tros de llum. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass dieser Kerl hier lange Musik für Computerspiele gemacht hat. Inzwischen ist er schon 70 Jahre alt, Hiroyuki Namba der Name. Stücke wie das hier tragen mich tatsächlich teils in diese 80er, 90er Konsolenmusik zurück. Das hat so, ich finde, Sonic the Hedgehog-Vibes, also ein bisschen gemütlich, angenehm irgendwie durch so grüne Wiesen zu rennen mit dem Igel. Ich habe von Hiroyuki Namba auf alle Fälle ein Album in die Hände bekommen. Hikosen no ue no shinse saisa hiki. Die Japaner unter euch verzeihen mir das und die anderen können ja mal versuchen zu wiederholen, was ich eben gesagt habe. Einfacher gesagt wäre es mit der Übersetzung Synthesizer-Spieler auf dem Zeppelin. Und darauf sind nicht nur Stücke, die mich an Computerspiele erinnern, sondern auch astreiner japanischer 80s-Pop. Who Done It heißt das nächste Stück, das ist Hiroyuki Namba. Byte FM. The news of the death of one of the movie industry's most powerful rising stars. At 6 a.m. this morning, the lifeless body that most of the modern world has come to consider the most beautiful woman to ever live was found at her Hollywood Hills home. The cause of death, which will be announced after tomorrow's autopsy, seems to have been suicide. In other news today... So viel zu den alten Japanern. Das waren noch die Allzeitfavoriten Yellow Magic Orchestra und ihr hört die Grenzen des guten Geschmacks auf Byte FM. Und gleich wird es hier noch älter mit einer längst vergessenen Band aus Uruguay, Limonada. Und zwar nach diesem kleinen Zwischenspiel hier, The Northwest sind das. Крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной, и дела зимы иной. Но нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind hier in der vorletzten Ausgabe von Die Grenzen des guten Geschmacks und deswegen will ich nochmal ein paar persönliche Favoriten spielen. Das eben war ein Stück von Mikhail Tariverdiev. Der war in der Sowjetunion unter anderem ein Filmkomponist, auch recht erfolgreich, ein Georgier. Und falls euch das eben gefallen haben sollte, habe ich noch eine gute Kompilation für euch. Die heißt einfach Film Music. Tariverdiev ist der Mann dahinter. Weiter geht's jetzt mit einem etwas jüngeren, also sogar sehr viel jüngeren Künstler. Das ist Tim Bernardes aus Brasilien. Acho que o tempo passou para nós. Alguma coisa ficou para trás. E olhar pra frente em vão não dá pra ver. Tão de dentro e perto. Quem não vê tenta lutar, controlar. Sofre por imaginar o pior. Será que não é cansar e lutar à toa? Se afinal de contas, fases vão passando. Eu não posso mais lutar contra. Trato as marcas com carinho, elas já são parte de mim. Destruí meu velho eu para mim. Enterrei Deus no quintal. No jardim, matei minha mãe, meu pai, me perdoei. Seguimos todos vivos. De fato, um ciclo fechou outra vez. Vimos que a barra pesou. Pode crer, o mundo teve que andar mais devagar para olhar pra dentro. Paro, saio, me retiro, me penduro comigo mesmo. Já só existo e deixo passar. Faço a limpa no armário. Abandono os meus personagens. Quase sonho meu futuro. Mas espero a hora chegar. Thank you. Let the Wookiee win. Thank you. Autumn in New York und Autumn hier auch im Norden Niedersachsens. Ich habe mir gedacht, wie passend ist das denn eigentlich? Macaya McCraven war das. Gleich wird hier noch ein anderer Mac den Laden zumachen, kein geringerer als McCartney. Und das waren die Grenzen des guten Geschmacks für heute. Ich bin Henny Cordes. Tschüss, macht es gut. FM. In eigener Sache. Hey, ihr hört Byte FM und ich bin Lynn Steder. Byte FM finanziert sich durch den Verein Freunde von Byte FM, also durch HörerInnen und Hörer wie euch. Euer Mitgliedsbeitrag von gerade mal 60 Euro im Jahr macht möglich, dass Byte FM senden kann. Und wenn ihr zum Beispiel Student oder Studentin seid, so wie ich, kostet die Mitgliedschaft sogar nur 40 Euro pro Jahr. Werde doch Freundin oder Freund über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde, denn Byte FM braucht euch. Danke.